Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. So, willkommen zu der dritten Folge Die Propheten. Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, wir sind wieder am Start. Schön, dass ihr alle dran geblieben seid. Ja. Oder schön, dass einige dran geblieben sind. Ja. T-Bro, wie geht's dir heute? Ja, sehr gut. Also ich kann soweit nicht klagen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, mir geht's ganz gut. Morgen geht's in Urlaub. Hm. Ich bin ganz entspannt. Ja, sehr schön. Tiefenentspannt, würde ich sagen. So muss das sein. Ja, letzte Woche habe ich das Flachwitz-Battle verloren. Du hast es gewonnen. Ein wichtiger Triumph in meiner Karriere. Damit wir nochmal so einen kleinen Rückblick zu letzter Woche haben. Ja. Ich habe verloren. Mhm. Und was war noch so? Erzähl mal. Ah ja, wir hatten ja noch die Geschichte mit unseren Hörerfragen. Und unter anderem haben die Hörerfragen auch dazu geführt, dass wir jetzt einen internen South Park-Experten dazu gewinnen konnten. Ja. Er möchte zwar nicht Experte sein bei uns, aber wir haben trotzdem entschieden, ihn halt zu rekrutieren. Und ich meine, jeder Mensch braucht einen South Park-Experten. Warum denn noch nicht, ne? Ja, das ist so. Und wir als Propheten haben uns dann überlegt, da wir uns sowieso in fiktionalen Universen unterwegs sind, das brauchen wir einfach. Er hat sich dagegen gewehrt. Ja, er hat sich dagegen, er tut es immer noch, aber das ist uns egal, ne? Er sagt, er ist kein Experte, aber ich finde, wenn jemand die Fragen beantworten kann, mit Zitaten, auf Englisch auch noch, auf Englisch Zitate bringen kann und dann auch noch sagen kann, in welcher Folge, welcher Staffel und welcher Folge, krank. Hut also ab. Krank nicht, aber krass einfach. Ja, und Hut ab und Chapeau. Und wir freuen uns, dass wir natürlich auch jetzt einen South Park-Experten bei uns hier im Team. Wir werden definitiv öfters mal auf ihn zurückgreifen, würde ich sagen. Und sollte er halt dann nicht irgendwann mal bei uns hier als Gastsprecher auftauchen wollen, werden wir halt eine Facebook-Kampagne starten, um ihn zu motivieren. Das war doch ganz die Idee, genau. Ne? Also wir werden dann seine Kontaktdaten rausgeben und ihr müsst ihm alle schreiben. Nein, machen wir natürlich nicht. Die Facebook-Kampagne aber vielleicht schon. Halt. Aber ein bisschen Druck aufbauen. Ich habe ihn ja neulich beim Mittagessen getroffen, ganz kurz. Ja. Da warst du noch am Schalter und ja. Naja, gut. Aber wir haben heute nämlich auch ein Problem. Wir wollen heute ein bisschen zeitlich straffer agieren, weil wir letztes Mal ein bisschen ausschweifend... Zu ausschweifend, würde ich mal sagen. Und deswegen müssen wir auch als Rückblick an dieser Stelle, glaube ich, halt cutten. Was man vielleicht noch ganz kurz, eins wollte ich noch ganz kurz sagen. Wir haben, um jetzt mal so ein bisschen Statistik hier reinzubringen, wir haben insgesamt aus den ersten beiden Folgen jetzt knapp 130 Zuhörer gehabt. In beiden, also nicht in beiden, sondern insgesamt. Einige sind natürlich wahrscheinlich abgesprungen, natürlich, sage ich wieder. Ja, in der Tat. Ganz genau. Ja, einige sind wahrscheinlich abgesprungen, aber wir sind immer noch relativ gut dabei und es ist schön, wenn immer noch die Leute weiter einschalten. Und ihr dürft uns auch gerne über Twitter oder Facebook teilen, damit noch mehr Leute uns zuhören. Ja, und heute haben wir uns ja was ganz Besonderes, genau. Was Neues, was Innovatives überlegt. Ja, mal was Neues. Eine Improvisation. Darf ich es ganz kurz erklären? Ja. Super. Wir machen heute eine Impro-Story, das heißt, wir werden jetzt mit euch eine Minute lang Wörter brainstormen, beziehungsweise so ein kleines, so eine Wortkette machen, ganz spontan. Mhm. Dafür haben wir im Internet so einen random Word Generator rausgesucht. Ja. Und jetzt haben wir das Wort Kellereingang. Ja. Ja. Damit starten wir und dann werden wir jetzt eine Minute lang, ich werde die Zeit mit meinem Handy stoppen. Ich dachte 90 Sekunden war es. 90 Sekunden, stimmt. Okay. Eine Minute 30 werden wir jetzt hin und her uns irgendwelche Wörter sagen, die werden auch mitgeschrieben. Ja. Wenn wir das nicht schaffen sollten, werden wir an dieser Stelle ganz kurz pausieren und dann die Aufnahme fortsetzen. Und werden dann jetzt einfach mal starten mit dem Wort Kellereingang. Ich würde sagen, du startest 1, 2, noch nicht 3, auf die Plätze, fertig, los. Schwarzer Mann. Weißer Mann. Ja, guck mal, da bist du zu langsam. Digga, ja, du warst zu schnell, ne? Tapete. Kleister. Er tippt. Farbe? Eimer. Auge? Boah, krass. Ohr. Hals. Gesicht. Rot. Grün. Orientierst du dich immer an mir? Fenster. Tür. Euer Silber. Pudel. Katze. Karton. Umzug. Gemüse. Obst. Sonnenbrille. Verkäufer. Benjamin. Elefant. Kreuzung. Ampel. Opel. BMW. Und es ist vorbei. Oder wollen wir noch 30 Sekunden weitermachen? Nee, das reicht, glaube ich. Okay. Ich habe einige Wörter. So, 30 Sekunden, wir sind durch. Also eine Minute 30 Sekunden. Ja, und aus diesen Wörtern wollen wir jetzt gleich versuchen, so ein bisschen aus der Geschichte zu machen. Da machen wir ab jetzt so knapp 15 Minuten eine kleine Impro-Story draus. Natürlich werden wir einige Wörter, natürlich jetzt schon wieder, selbstverständlich werden wir noch einige Wörter jetzt dazu bomben, würde ich sagen, aber ja, diese Geschichten, diese Wörter werden den Rahmen unserer Geschichte bilden. Ja, also diese Wörter sollten halt irgendwo dann halt auch vorkommen und so ein bisschen Struktur. Das geht natürlich, schon wieder natürlich, Alter, was mit mir los, ey? In der Tat, aber das ist halt... Boah, Brechreiz, ey, Digga. Also, ja, zu viel. Zu viel des Guten. Ich sehe gerade bei Google Docs, hast du die ganzen Wörter noch so ein bisschen hier strukturiert und eingeladen. Ja, wir müssen die alle auf eine Seite kriegen, das ist das Richtige, ne? Weil damit man das auch sehen. Ja, sehr gut. Ah, ich sehe schon. Boah, gar nicht mal so wenig. Das Interessante ist, es gibt halt immer diese Pärchenwörter, weil du dich immer halt an mir lang gehangen hast. Ja, das ist auf jeden Fall kreatives Schreiben. In der Tat. In der Tat. Ja. So. Ihr seid dabei, hoffe ich. Er räumt gerade auf. Scheiß doch aufs Aufräumen. Du hast ja deinen Laptop da auf. Ich bin stark klar. Die Störgeräusche kommen übrigens nicht von seinem Laptop, sondern von draußen. Vor der Tür ist eine Baustelle und wir haben hier gerade schöne, knackige 36, 37 Grad im Büro. Gar nicht, 20. Was, Alter? Ja, er hat heute zum ersten Mal ein T-Shirt und eine kurze Hose an. Ja. In seinem kompletten Leben. Er kam schon in Hemd und Hose, also lange Hose, auf die Welt. Ja, Freizeitlook halt, ne? Nennt man das. Der Freizeitlook. Ja. Casual. Also dann starten wir. Wer möchte anfangen? Da ich eben die Assoziationskette starten durfte, darfst du den ersten Satz unserer Geschichte beginnen. Okay. Herr G-Bro. Mit welchem Wort ich anfange, ist egal. Ja. Ne? Es saß eine Oma an einer Bushaltestelle, an einer Kreuzung und knabberte einem schwarzen Mann ein Ohr ab. Dieser schwarze Mann war jedoch glücklicherweise eine leckere Süßigkeit, die sie sich gerade gekauft hatte. Und sie ärgerte sich ein bisschen, dass sie kein Obst aß. Denn, weil sie nur Süßigkeiten gegessen hatte, war sie mittlerweile so fett wie ein Elefant. Eine sehr schöne Wendung. Das hat natürlich so seine Probleme. Wenn man so voluminös wie ein Elefant ist, dann ist der Umzug teilweise nicht so ganz einfach, denn du brauchst ja schon auch sehr, sehr, sehr breite Türen. Ja. Also an der Stelle kann ich vielleicht so einen kleinen Kommentar. Als Umzug könnte man auch verstehen, wenn sie jetzt zum Beispiel einkaufen geht oder so. Die frisst so viel, dass so ein Einkauf schon fast so Maße annimmt wie ein Umzug, würde ich sagen. Mhm. Zuletzt fand der Zahnarzt bei ihrem letzten Zahnarztbesuch einen toten Pudel in ihren Zahnfleischtaschen, Backentaschen. Da doch. Sie konnte sich noch genau daran erinnern, wie der Pudel geschmeckt hat. Es war ein rauchiger Geschmack. Fast wie Kleister. Und dieser Geschmack hat sie daran erinnert, dass sie doch mal wieder einen Tapetenwechsel braucht. Ein Tapetenwechsel, ja. Einen geschmacklichen Tapetenwechsel. Das hatte sie sich heute Morgen überlegt, als sie das letzte Mal in den Spiegel geguckt hat und ihr Gesicht bewundern konnte. Die fast schon roten Augen stachen da irgendwo hinaus, sodass sie sich überlegt hat, heute trage ich am besten eine Sonnenbrille. um dann in den Supermarkt zu gehen, um frische Katzen zu kaufen. Ihr Weg stoppte an einer Straßenkreuzung. Das waren mehrere Sätze. Mhm. Und nun sitzt sie hier an der Bushaltestelle, isst ihren schwarzen Mann und hat ein Auge darauf geworfen, auf den Verkäufer, der gerade aus seinem Laden herausgeht, um seinen BMW zu polieren. Sehr gut. Er hat einen Eimer in der Hand, der gefüllt ist mit Wasser, würde ich mal sagen. Du bist dran. Sein Name ist Benjamin. Benjamin wohnt schon seit einer ganzen Weile in der Gegend und hat sich gerade erst seinen neuen BMW gekauft. Benjamin isst gerne grünes Gemüse, obwohl, ich würde mal sagen, die alte Dame, die isst gerne Katzen. Ja, deswegen hat sie sich heute Morgen auch die Katzen gekauft. Für Benjamin ist das heute allerdings ein besonderer Tag. Für die alte Dame ebenfalls, weil es war dieser typische Moment, in dem die Zeit stoppt. Und es war wie ein Fensterausschnitt. Wie ein Fensterausschnitt in der Zeit. Na, das ist scheiße. Du bist dran. Ja, denn sie saß ja nicht umsonst an dieser Bushaltestelle. Sie hatte sich in Benjamin verliebt. Das wollte ich sagen. Ja, und sie war so fett, sie guckte nicht durch eine rosa-rote Brille, sondern durch ein rosa-rotes Fenster. Denn ihre Brillengläser waren so groß wie Fenster. Mhm. Die Sonnenbrillengläser waren natürlich eine Sonderanfertigung. Aber das war kein Problem für sie, denn sie hatte Geld. Und deswegen hoffte sie auch, vielleicht mit dem Geld Benjamin überzeugen zu können. Genau, um auch mit ihm, um seinen Kleister in ihr Gesicht zu bekommen. Eine schöne Wendung. Unsere Oma, die auf den tollen Namen Opel trägt, fasste sich an ein Herz und stand auf. Sie wollte jetzt ihre Chance nutzen und torkelte Richtung Benjamin und seinen BMW. Ihr Glück war, dass die Ampel gerade grün war. Und dann torkelte sie rüber und hat den Benjamin erstmal am Hals gefasst und hat gesagt, ja Mensch, Digga, hier bin ich. Was bist du doch für ein hübscher weißer Mann, sagte Opel. Und Benjamin guckte nur ganz groß, fast wie ein Pudel. Ja, und dann sagte er so, ja, ich habe hier mal einen Eimer in der Hand, darf ich dir mal ins Gesicht kleistern? Opel verstand das als Aufforderung, ihn zu küssen. Und dann nahm sie ihn mit nach Hause. Und da ihr das peinlich war vor ihren Nachbarn, gingen sie nicht durch die Tür, sondern stiegen durchs Fenster ein. Das war ein sehr, sehr breites und großes Fenster. Aber dennoch war das Ganze nicht einfach und Opel, die arme Opel, war schon völlig am Schwitzen. Boah. Ja, sie war so am Schwitzen, dass man einen Eimer brauchte und einen Lappen, um diesen ganzen Schweiß vom Boden aufzuwischen. Und da kamen dann so circa 10 Liter zusammen. Schweiß. Ja, Opel dachte sich jedoch, ich glaube, das kann auch meine Putzfrau machen. Hastig nahm sie den armen Benjamin und warf ihn auf ihr Bett. Gute Idee. Als die alte Dame Opel sich auf ihn stürzte, hatte der junge Mann Benjamin das Gefühl, er würde von einem Panzer an einer Kreuzung überrollt werden. Und er hatte Angst. Schnell rollte er sich ab und versuchte zu entkommen. Und schrie, ich lass die Katze aus dem Sack, ich bin schwul. Doch auch das störte Opel nicht. Sie war verliebt, Bis über beide Ohren. Doch Benjamin hatte immer noch Angst. Sein Hals war geschwollen und er versuchte, sich zur Tür zu robben. Sie leckte ihm durchs Gesicht, bis ihm ins Ohr, bis es rot wurde und verriegelte Tür und Fenster, damit er nicht entwischen konnte. Was sollte Benjamin tun? War das eine Frage an mich? Eingesperrt in der Wohnung von Opel. Aber er hatte kein Interesse an ihr. Während sie ihn gefesselt hatte, garnierte sie ihn mit Gemüse, Obst, toten Katzen und Süßigkeiten, die sie ihm vom Körper essen wollte. Sie schlabberte ihn ab. Von oben bis unten. Schon wieder voll eklig. Allerdings hatte Benjamin sich mit seiner Situation abgefunden und starrte geistesabwesend auf die Tapete. Als er zwischen den großen, ausgeleierten Brüsten der alten Dame Opel keine Luft mehr bekam, wurde er ohnmächtig und wachte auf. Es war alles nur ein Traum. Ein schlechter Traum. Noch immer schrubbte er seinen BMW, aber er merkte den Schweiß, wie er seinen Nacken hinunterlief. Dieser Traum war, weiß Gott, nicht schön. Tja, und dann kam die dicke alte Dame vorbei mit zwei Tüten. In diesen Tüten waren tote Katzen, die sie am Nachmittag verspeisen wollte. Benjamin rannte, so schnell er konnte, wieder in seinen Shop und versperrte die Tür. Heute geschlossen, stand da drauf. Ja. Daraufhin hat er schnell ein Stück, dieses Schild hat er geschrieben auf einem Stück Pappe, das er vom Karton abgerissen hatte. Die Dame Opel ging ihres Weges. Sie kannte nichts, sie wusste nichts von den Träumen des armen Benjamin. Sie war auf dem Weg nach Hause, um ihr Festmahl zuzubereiten. Ende der Geschichte, oder? Jo. Würde ich sagen. Ja, also wollen wir das nochmal kurz analysieren, was für ein Krankenhaus. Wie lange haben wir gebraucht? Jetzt knapp 13 Minuten. Ja, ich würde sagen, das ist auch ganz in Ordnung. Mhm. Mehr muss das nicht sein. Krank, oder? Ich glaube, wir hätten in der Geschichte noch ein paar Wendungen reinbringen können. Wir haben heute auf zwei Personen konzentriert. Aber das ist ja auch ein bisschen Impro, ne? Wir haben das sowieso. Heute erstmal probiert hier und wir müssen das natürlich auch mal trainieren. Ich glaube, wir machen das gleich nach dieser Aufzeichnung nochmal beim Mittagessen. Damit uns die Leute schön angucken können. Ganz genau. Das ist unser Ziel. Aber ich glaube, wir hatten alle Wörter. Ja, ich glaube auch. Was ich erstaunlich fand, ist so, also ich würde weglaufen, wenn so eine fette alte Frau kommt, Alter. Ja, aber er war paralysiert und außerdem ist es natürlich auch so, den Träumen, die sind, wie wir es immer uns immer träumen, sind halt immer etwas verquer und nicht unbedingt so einfach zu entschlüsseln. Naja, im wahrsten Sinne des Wortes hat er ja, als er dann verschwitzt war, einen feuchten Traum gehabt. Ja, in der Tat. Nur die feuchte Stelle war halt woanders, ne? Muss man dann halt mal so sehen. Man kann natürlich auch sagen, der klassischen, als Schreiber ist natürlich dieser Traumausgang immer ein sehr häufig gewählter, um halt Geschichten, die etwas skurriler erscheinen, halt plausibel erscheinen lassen. Wenn man jetzt mal überlegt, er würde zu einem Traumdeuter gehen, aha, was könnte man aus der Geschichte ziehen? Das würde mich echt mal interessieren. So. Ich würde auf Probleme mit seiner Sexualität ich würde auch sagen. Pochen. Ich glaube, da könnte irgendwas verborgen sein, irgendwelche Wünsche, die er nicht ausleben kann. Das müssen ja nicht direkt dicke Damen sein, das ist ja meist auch ein bisschen verschlüsselt, ein Traum. Das können ja auch dicke Damen sein, vielleicht hat er sich noch nie rangetraut. Er ist noch Jungfrau vielleicht. Vielleicht. Und wurde ganz oft zum Beispiel von irgendwelchen Freunden mit deine Mutter-Witzen geärgert. Mhm. Und seine Mutter war vielleicht wirklich fett und jetzt hat er so einen Komplex. Es ist ganz interessant, dass wir jetzt quasi einen Charakter entwerfen aus unserer Geschichte. Das ist auch ziemlich cool, ne? Ich glaube, der Benjamin, der wird uns vielleicht noch das eine oder andere Mal begleiten können. Ich hoffe doch. Aber was auch eine mögliche Deutung wäre für sein Problem, er könnte ja sein, wenn du schon sagst, er hat vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Frauen und so weiter, dass er in seinen Träumen einfach eine Frau so massiv aufbläht. Massiv ist das passende Wort. Weil, wenn man dann halt überlegt, ich meine, Frauen wirken für ihn dadurch einfach viel größer und einschüchterner, als es in der Realität vielleicht ist. Ja, das könnte auch sein. Ja, schon sind wir schon beim Psychodoktor hier, ne? Kurze Zwischenfrage, hast du auch schon mal von fetten Frauen geträumt? Nicht, dass ich mich dran erinnern kann. Wie ist das bei dir? Nicht wirklich. Nee. Also, ich habe Träume, aber da kommt alles vor, aber es wird bei mir nicht so thematisiert, würde ich sagen. Und zumindest keine dicken Frauen. Kennst du eine Oma mit Namen Opel? Nee. Noch nicht. Hm. Ja, vielleicht ist das ja auch, er kompensiert seine Komplexe mit einem BMW und die Oma heißt Opel, weil er eigentlich nur Opel fahren könnte. Also er hat so viel Männlichkeit, dass es für einen Opel reicht. Oder hat er vielleicht sogar Schulden gemacht mit dem BMW, was er sich eigentlich gar nicht leisten kann. Und würde lieber einen Opel fahren. Richtig. Also er sollte lieber einen Opel fahren, den er sich leisten kann. Einen älteren vielleicht auch. Ja, das sind alles so Sachen, Menschen. Ja, ja, das. Aber du kannst mal sehen, was wir aus unserer Geschichte heute schon raus voll gestört, ey. Aber ich finde es schön. Also wir haben jetzt den neuen Charakter Benjamin. Ja. Und die Oma Opel. Wir sollten Oma Opel gleich mal googeln, ob wir dazu was finden. Das könnten wir machen. Das können wir auch. Aber ich glaube nicht, dass Oma Opel. Ja, wer weiß. Weiß ich nicht. Den ersten Suchbegriff, den wir finden. Also wir geben Oma Opel ein und das erste Suchergebnis werden wir dann auf unserer Facebook-Seite posten. Mhm. Und ihr werdet erstmal alle noch gar nicht wissen, warum. Das ist ja doch ganz witzig, ja. Oder? Exakt. Ja. In der Tat. In der Tat, natürlich. Also. An der Stelle würde ich sagen, machen wir, was die Impro-Story angeht, einen Break und werden jetzt erst nochmal ganz kurz darüber talken, was wir uns so für eine neue Prophezeiung ausgedacht haben. Ja, ich starte einfach mal, weil ich habe mir das ja auch mehr oder weniger ausgedacht. Ja, in der Tat. Also ich bin ja jetzt nächste Woche im Urlaub. Apropos Urlaub, jetzt nochmal ganz kurz eine Ablenkung. Ist das für dich in Ordnung, weil wir ja nicht aufnehmen können, gemeinsam und wenn das über das Internet nicht klappt, würde ich gerne so einen Reisetalk machen. Ich berichte dann live aus dem Zug und live vom See. Also ich werde nach München fahren. Vielleicht werde ich dann einen schönen sonnigen Tag am See haben. Mhm. Und dann werde ich natürlich so... Natürlich, habe ich wieder gesagt. ich werde dann einige Ausschnitte zeigen aus meinem Urlaub vielleicht und werde den nächsten Freitag hochladen. Ja, der Reisebericht von Gibro auf dem Weg ins südlichere Deutschland. Ist sowieso viel schöner als hier, wo wir sind. Ja. Also, wer weiß, also wir wissen ja nicht, wo wir sind, aber... Ja, südlich ist immer schön. Südlich ist immer schön. Da ist auch alles sauber, ne? Die Leute sind da gepflegt und so, ne? Also, wie hier eigentlich. Geil. aber wir sollten zurückkommen zu der... genau, die Geschichte. Also, wir haben jetzt aktuell, also das klingt jetzt... total erbärmlich eigentlich, obwohl wir in zwei Folgen 130 Hörer hatten, beziehungsweise es wurde 130 Mal zugehört. Es kann ja auch sein, dass jemand fortgesetzt hat oder so, aber das ist trotzdem eine schöne Zahl. Dennoch haben wir auf Facebook erst 13, 15 Likes aktuell, 15. 15? Ich habe es gerade nachgeschaut. Okay. Mhm. Wir haben 15 Likes auf Facebook. Und wir haben prophezeit, beziehungsweise ich prophezeie, dass wir es nicht schaffen, bis Montag, den 17., wenn ich hier wieder im Büro sitze, 40 neue, also insgesamt 40 Likes zu haben. Ja. So, und jetzt, das Lustige ist, dagegen hält T-Bro. Ja. Und er soll die Aufgabe bekommen oder er kann das Ganze beeinflussen. Ja. Er kann Leute dazu einladen. Also es müssen aber wirklich Leute sein, mit denen du befreundet bist, wenn du die einlädst. Es darf nicht irgendwie so ein Fake-Generator sein. Es gibt ja die Möglichkeit, bei eBay auch Likes zu kaufen. Ja, nein. Ich werde also, halt mich bemühen, unsere Likes dann umzutragen auf legalen Wege. Auf legalen Weg. Du darfst nur promoten. Das heißt, keine Leute einkaufen. Nein, natürlich nicht. Nein. So, und wir wetten um eine Tüte Werthers. Ja. Die wir dann hier in dem Büro verspeisen. Ja. Also der Verlierer muss eine Tüte Werthers schmeißen. Mhm. Und er hat die Möglichkeit, es zu beeinflussen, dass ihr 40 Likes habt. Also alle, die es jetzt gehört haben, bitte alle ihre Leute anstiften, unsere Seite zu liken, damit ich die Wette gewinnen kann. Jetzt macht er schon direkt jetzt schon Promo, ey. Ja. Aber ihr habt die Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr mich mögt, dann lasst ihr das. Also wer G-Bro gerne verlieren sieht, und das, ich glaube, das wollen wir alle, sollte auf jeden Fall alle seine Freunde mobilisieren und einfach nur mit einem Klick, ihr müsst ihr gar nicht anhören, ihr müsst nur einmal draufklicken. Ja, und das reicht mir schon. Ihr müsst, natürlich müsst ihr auch anhören. Nein, also mir reicht. Klar, also wenn man unsere Seite liked, dann kann man auch gerne mal reinhören. Man darf gerne, aber es geht mir nur um Klick. Ein Klick, um dich verlieren zu sehen. Das ist das, was es wir geht ja nicht um den Klick, sondern um den Like, ne? Also unsere Seite muss geliked werden. Wenn ich am 17. hier ins Büro komme. Die Facebook-Gruppe. Und du da bist, das ist ja keine Gruppe, eine Seite. Facebook-Seite, ja. Wenn ich jetzt hier ins Büro komme und du da bist, dann ist Cut und dann müssen es 40 Leute sein. Mindestens 40, ja. Mindestens 40. Ich hatte auch, das werde ich sehen. Ich bin davon nicht ganz sicher. Also wie nochmal alle unsere Hörer, ganz, ganz immens wichtig, wir wollen unseren G-Bro verlieren sehen. Bitte liked unsere Facebook-Seite, damit wir bis zum 17.8. mindestens auf 40 Likes kommen. Ich bin gespannt. Ich auch, aber ich bin auch sehr zuversichtlich. So, jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir bei 25 Minuten. Sollen wir noch 5 bis 10 Minuten nochmal irgendwas improvisieren, irgendwelche News? Ich glaube, wir haben heute schon sehr viel improvisiert. Dann will ich, aber wir können ja trotzdem noch 5 Minuten über belanglose Sachen quatschen. Weil beim letzten Mal haben wir über die Stränge geschlagen, aber so, ich finde 30 Minuten oder 35 Minuten sind in Ordnung. Ja, aber wir sollten uns nicht zu sehr in der Zeit festlegen. Hast du noch etwas, was du raus? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, buntes Trier, nicht mit mir. 444. Ja, du hast diese Perle im Netz entdeckt. Kannst du dazu noch etwas? Perle würde ich jetzt nicht sagen. Also eine ironische Perle würde ich sagen. Ironische Perle. Also die NPD in Trier möchte auf die Straße gehen gegen die Flüchtlinge, weil angeblich alleine die Stadt Trier mehr Flüchtlinge aufnimmt als das Land Polen. Ja. Sehr sorgfältig, selbstverständlich recherchiert auf diese Zahl. Ja, klar. Da können wir von ausgehen. Da muss man auch sagen, dass das total realistisch alles ist. Ja. Man muss aber auch sagen, in Polen haben die Leute auch kein Geld und wo sollen die da Leute aufnehmen? Also schon gab Wirtschaftsflüchtlinge, für die ist das ja gar nicht so relevant und schön, sag ich mal. Also ich glaube, die Leute da, die dieses tolle Video verpasst haben, sind auf jeden Fall auf einer richtigen Spur. Also das ist, ich würde auch sagen, ich hab jetzt so ein Video, die NPD war auf Facebook, ich habe ein Video der ISIS gesehen, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, Mann, diese ganzen Radikalen, das sind alles Idioten, so, das sind Leute ohne Abschluss, das sind Trottel, keine Perspektiven und so. Wenn ihr solche Videos im Netz seht, wenn ihr solche Leute auf der Straße seht, meldet das oder sprecht die Leute an. Sagt denen, ey, was ihr für ein Scheiß labert, ist voll der Quatsch, Mann. Und auf Facebook immer melden, solche Ideologien dürfen nicht verbreitet werden. Das ist so ein Stuss, ey, das ist so ein Scheiß. Allein in diesem NPD-Video, diese Leute, die da im Video zu sehen sind, das sind 3 Generationen Inzucht. Das sind solche Idioten. Der eine hat keine Zähne im Maul, der andere sieht schon so aus, als hätte er ein IQ von der aktuellen Außentemperatur draußen, um die 30. Ja, das sind so Trottel einfach. Das ist so heftig. Wichtig ist, also meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, dass man solche Sachen mit Humor nimmt, weil Humor entwaffnet Ideologien. Aber deswegen haben ja auch viele radikale Angst vor Humor und können die nicht vertragen und greifen zu Gewalt. Gab es ja schon einige Geschichten zu. Ja. Ich erinnere an die Geschichten mit den Cartoonisten aus Dänemark damals, vor ein paar Jahren. Da, ja, oder mit Je suis Charlie. Ja, exakt. Ja, also Humor ist die beste Waffe, um solchen geistigen Dünnpfiff zu entwaffnen. Also ganz genau. Schlage ich vor, nehmt die Sache mit Humor. Ironie hilft euch da sicherlich. Ja, aber ich finde, wenn sowas ernst gemeint im Netz steht, muss man das melden. Das ist einfach Pflicht. Genauso wie man die, also wir rufen auf zur Zivilcourage. Ja, in der Tat. Ne? Und einfach mal, wenn ihr sowas mitbekommt, melden oder die Leute auf der Straße doof angucken, damit die wissen, dass sie was falsch machen. Fight for freedom, bitches. Mhm. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Würde ich auch sagen. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Und mit einem kleinen Reisebericht. Der T-Bro, der wird wahrscheinlich nächste Woche arbeiten, aber vom Homeoffice aus, habe ich gehört. Man weiß es nicht. Ne? Also die Zukunft ist ungewiss, wie ich sagen würde. Ja. Mhm. Aber man muss halt immer auf der richtigen Seite der Macht bleiben. Ja, wichtig, denkt dran, liked unsere Facebook-Seite. Ja. Wir wollen verlieren sehen, ganz wichtig. Übrigens, ja, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch, Digga. Wir haben ja angekündigt, dass wir jetzt auf dem Blog eventuell Postings machen, aber ich würde sagen, wenn wir wöchentlich jetzt eine Folge machen, dann werden wir die Postings reduzieren und nur noch wöchentlich oder alle 2 Wochen auch mal einen Artikel schreiben, denn es macht keinen Sinn jetzt, jede Woche eine Aufnahme zu machen und dann haben wir keinen Content mehr, weil wir ständig Blogartikel schreiben. Ja, wir werden mal gucken, wie wir das arrangieren. Ne? Ja, es wird schon irgendwie. Es werden vielleicht so kleine Kurzgeschichten, der... Das wäre eine Idee. Wir schreiben Kurzgeschichten aus den der Propheten der inoffiziellen Geschichte, wie die hier angekommen sind und. Ja. Das wäre doch eine Idee. Gut, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.